Heute sind wir mittendrin im Schmus über eine neue Ästhetik des Radios. Alle Kompetenten und Interessenten des Rundfunks haben alle Hände voll zu tun mit der reinen Idee der Dynamik, des Rhythmus, des Ethos, des Hörspiels an sich. Und so ist es Ihnen begreiflicherweise entgangen, dass in der letzten Woche diese ganz kleine, höchst nebensächliche, vollkommen uninteressante Sache geschehen ist. Der Ältestenrat des Reichstages hat der Berliner Funkstunde die Genehmigung zur Übertragung von Parlamentsreden grundsätzlich versagt. Ganz natürlich. Willi Haas am 25. Februar 1927 in der literarischen Welt. Die Sache hatte eine Vorgeschichte. Bereits 1924, im ersten Rundfunkjahr, wurde über die Möglichkeit der Übertragung von Reichstagsdebatten diskutiert. Während die einen darin eine Aufgabe des Rundfunks in der Demokratie sahen, fürchteten andere negative Auswirkungen auf die Parlamentsarbeit. Dass manche Reden nur noch zum Fenster hinausgesprochen würden.